es mich verlieren. Es ist zu lange her, dass ich so jung war wie du und so schnell. Lass uns doch weiter laufen. Wohin willst du in der Nacht? Wer hat mir je gesagt, wohin der Weg geht? Noch immer drangen wir ins Unbekannte. Keine Jagd. Sinn ist dir fern. Du kannst ihn nur erahnen. Und frömmer noch reden zu uns die Töne, wenn Musik in Einfalt hier geboren. dergleichen Mann sein, dem solches einst entsprang. Der andere im unfruchtbaren Jammer vor dem letzten Abgrund. Was ist von dem Besitz geblieben? Was tat ich, dass er von mir genommen wurde? Du hast ihn verschleudert, wem schätze wurde, der muss sich reich ersparen. Zugleich die Münzen zählen, wer das könnte, wäre reich und tot der Arbeit. Das Kind hält mich hier. Macht, wenn ich den nächsten Lande ziehe. Thank you. dem Lied erreicht hat das Schaler recht, so euch verstört. In uns ist so viel Edles, dass im Schlund des Gemeine nicht tötet das matte Kriechen in dumpfer Lust, in dumpfer Elend. Und dich hat der Tod vergessen, da du auch nur dumpfer Grieche kriegst. Willst du an kranken Gedanken den sich und was du weißt, ist Lüge. Wer rettet mich, wie furchtsam auch mein Arm sich anlehnt, noch tiefer falle ich. Ich kriege nicht einen Mann. Und du konntest empfinden von Fleisch, wenn ich dich stark war, was du zu leicht und frech und schwer. Blut, das fließt, zerstörtes Land, schenkt jeden zwei. Und es nicht selten, dass Untergang Auferstehung ist. Dich schuldet, kann auch nichts.

Mich darzubieten, einem Volke Blut und Geist zu opfern. Und warum war ich nicht würdig der Gnade? Du bist zum Bilden übermenschlich begabt. Undankbar warst du, untreu, als du dreist göttliche Gaben verleugnetest. Dem Volke entzogst du dich, als du zu ihm gingst, deiner Sendung entsagtest. Kehre zurück zu beiden. Alles, was du schaff, sei Opfer dem Herrn, so wird in jedem Werke er wirksam sein. Wenn du demütig den Bruder dich bogst, ihm selbst tust, dein Heiligstes zu bieten wagtest, mit eigenstem Können wirst du gebunden und frei, ein starker Mann im Mutterboden stehen. Sturm, groß, ein Teil des Volkes, Volk selbst, wenn man dir alles nahm und dich darauf vergab. Das Schöpfertum mit seinem Leib zahlen, ist das schwer. Was du gesucht, gelitten, deinem Wirken gebe es in Segen der Unsterblichkeit. Oh, my God.